die Braten wieder, wüsste gegen Recht, das soll ein freies Frühstück, das ich schmeckt. Alle Parteien sind vertreten und die Antifa ist auch zugegen. Auch der islamische Kulturverein ist wie immer mit dabei. Deutsche beim Bund, doch eine Frage, ist Braun in etwa keine Farbe? Wieder mal steht ihr im Regen, weil die Bullen euch nicht entlassen. Eure Taten sind vergeben, denn heute bejubeln uns die Massen. Wieder mal steht ihr im Regen, weil die Bullen euch nicht entlassen. Eure Taten sind vergeben, denn heute bejubeln uns die Massen. Demo ist im vollen Gange, vom Absperrzaun bildet sich eine Schlange. Von der Gegendemo nichts zu sehen, die blieb wohl wieder vor Bahnhof stehen. Und fernweit hinterm Horizont vernimmt man leicht die rote Front. Ihr Gestank zieht in unsere Nase, sind die Faschisten, wollen sie uns vergasen? Wieder mal seid ihr im Ring, weil die wollen euch nicht erschlassen. Eure Taten sind vergeben, denn heute bejubeln uns die Massen. Wieder mal steht ihr im Ring, weil die wollen euch nicht erschlossen. Eure Taten sind vergebens, denn heute bejubeln uns die Massen. Wieder mal steht ihr im Regen, weil die wollen euch nicht durchlassen. Eure Taten sind vergebens, denn heute bejubeln uns die Massen. Wieder mal steht ihr im Regen, weil die wollen euch nicht durchlassen. Eure Taten sind vergebens, denn heute bejubeln uns die Massen. Wieder mal steht ihr im Regen, weil die wollen euch nicht durchlassen. Eure Taten sind vergebens, denn heute bejubeln uns die Massen. Wieder mal steht ihr im Regen, weil die wollen euch nicht durchlassen. Eure Taten sind vergebens, denn heute bejubeln uns die Massen. Wieder mal steht ihr im Regen, weil die wollen euch nicht durchlassen. Eure Taten sind vergebens, denn heute bejubeln uns die Massen. Wieder mal steht ihr im Regen, weil die wollen euch nicht durchlassen. Eure Taten sind vergebens, denn heute bejubeln uns die Massen. Wieder mal steht ihr im Regen, weil die wollen euch nicht durchlassen. Eure Taten sind vergebens, denn heute bejubeln uns die Massen.